Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 119. Jareds Bewirtungssorge um den Asmael. 6. Juli 1841. Als aber der Seth solche Rede vernommen hatte, fing er alsbald an, in sich zu gehen und sich dadurch auch mehr und mehr zu erkennen. Und alles, was er auf diese Rede entgegnete, war ein stiller Dank in seinem Herzen, den er aber nicht laut werden ließ, wohl wissend, dass ich auch das stille Herz belauschen kann und keiner Fieberregung im selben mir unbekannt bleibt. Es wollten aber auch einige andere über so manches zu fragen anfangen, allein es darob sich alsbald der Adam und sagte: Kinder, höret es im Namen Jehovas. Wer da noch irgendein Anliegen hat in seinem Herzen, der behalte es bei sich und nehme es schweigend mit nach Hause, denn es wird zur gerechten Zeit jeder von oben ein helles Licht fürs lichtlose Kämmerlein seines Herzens empfangen. Für jetzt aber bedenket, dass wir noch nicht in der Mitternacht sind und noch viel weniger daheim. Daher es also auch nun vor allem nötig ist, dass wir uns wieder auf den Weg in der neu bestimmten Ordnung machen, um die größte Anzahl der mitternächtlichen Kinder an den morgigen Sabbat zu erinnern und sie auch einzuladen zu der höchsten lebendigen Feier dieses geheiligten Tages, den Gott selbst zu einem Ruhetage gemacht und ihn gesetzt hat zu einem Gedächtnistage, auf das wir uns am selben erinnern sollen, dass der Herr, unser großer heiliger Gott Jehova, ist unser aller Schöpfer, Erhalter, Führer und allerliebevollster Vater und ist uns überaus gnädig und barmherzig. Daher, wie schon gesagt, lasset uns nun alle erheben durch den Namen dessen, der da unter uns wandelt. Amen. Und alle erhoben sich von der Erde, verließen den schattenreichen Baum und richteten in der von Asmael bestimmten Ordnung ihre Schritte durch einen dicht belaubten Waldweg gegen Mitternacht. Auf dem Wege dahin aber konnte sich Jared an der Seite seines Sohnes Henoch nicht halten, selben um so manches zu fragen. Die ersten Fragen waren vorzugsweise dahin nur gerichtet, auf was für eine Art der Asmael daheim aufs Allerbeste möchte bewirtet werden, welche Früchte er etwa am liebsten esse und was für Brot und welches Getränk, ob alleinige Milch oder ob Milch mit reinem Honig oder ob Saft aus süßen Beeren gepresst oder wie er etwa am liebsten schlafe, auf was er am liebsten liege und wie früh er etwa gern aufstehe. Jedoch alle diese Fragen beantwortete der Henoch ganz kurz, sagend: Lieber Vater, du sorgst dich vergeblich. Asmael wird uns nicht verhehlen, was er von uns will. Gemäß aber kannst du dessen sein, dass wir alle schon, bis jetzt nur gerechnet, von ihm mehr empfangen haben, als wir durch alle ewige Zeiten hindurch von unserer Seite ihm je auch nur ein Sonnenstäubchen groß werden zurück zu erstatten imstande sein. Daher, lieber Vater, sorge dich nicht um vergebliche Dinge, denn nur eines tut Not, und das ist die wahre Liebe zu Gott, unser aller unaussprechlich liebevollstem Vater. Siehe, lieber Vater, ich glaube, mit dieser Kost unter unseres Hauses Dache wird Asmael vorderhand gewiss am allerzufriedensten sein, sagte er ja anfangs schon, bevor ihm Adam noch einen Namen gegeben, was ihn aus seiner Tiefe zu unserer Höhe bewogen hatte. Der getreue Fremdling, Klammer auf, für uns, Klammer zu, suchend Gott, Klammer auf, das heißt, unsere Liebe zu Gott, Klammer zu. Wenn solches besagt sein Name, siehe, lieber Vater, da ist deine Kost, Trank, Schlaf und Dachsorge wohl eine ganz außerordentlich vergebliche. Tun wir daher etwas Besseres und loben Gott in unseren Herzen und lassen ihn da gnädigst einziehen, denn unser Herz bedarf des Asmael mehr denn unsere Hütte. Amen. Jared aber entgegnete dem Herrn noch sagend: Lieber Sohn, du hast recht in allem, und ich mag mir dagegen nichts einwenden, aber du sprichst nun von Asmael gerade so, wie sonst von Gott selbst, so zwar, dass ich nun gar nicht mehr weiß, von wem du eigentlich sprichst, ob von Gott oder ob vom Asmael. Daher bitte ich dich, erkläre dich darüber doch ein wenig deutlicher und sage mir, warum du solches tust. Denn siehe, so du sagst, dass wir lieber sollen Gott in unsere Herzen einziehen lassen, so ist das wohl verständlich. Aber so du hernach sagst, denn unser Herz bedarf des Asmaels mehr denn unserer Hütte, siehe, das ist hernach unverständlich. Denn was soll denn Asmael in unseren Herzen, so er kein Gott ist und auch begreiflicherweise unmöglich je sein kann, da er nur als Mensch und das vollkommen als Mensch unter uns wandelt? Ist seine Lehre auch groß und alles übertreffend und überaus tatmächtig, so kann sie aber ja auch aus jeglichem Menschenmunde also sein, der von Gott dazu berufen würde. Daher, so du magst, kannst du mich wohl berichtigen, damit ich nicht an deiner Seite in der Irre wandle, anstoße, falle und dadurch gänzlich zugrunde gehe. Amen. Henoch aber sagte zum Jared darauf bloß nur, was zuvor der Adam befohlen hatte, und der Jared verstummte zufrieden. Ende dieses Kapitels.